kleine Annabelle, muss nicht traurig sein, weil ein Traum deines Lebens vergeht. Denn mein Weg führt nun fort in die Fremde, in die Welt, die dein Herz nicht versteht. Kleine Annabelle, muss dem Mann verzeihen, der dich niemals im Leben vergisst. Irgendwo wird er stets an dich denken, an den Mund, den noch niemand geküsst. Kleine Annabelle, muss nun einsam sein, mit dem Traum vom verlorenen Glück. Denn mein Weg führt nun fort in die Fremde, doch mein Herz bleibt bei dir zurück. Kleine Annabelle, musst nicht traurig sein, jeden Tag scheint die Sonne aufs Neue, und bei Nacht sollen die Sterne dich grüßen. Du, mein Mädchen, ich bleib